Dabei hatten frühzeitige Warnungen bürgerlicher Politiker in der sowjetischen Besatzungszone vor einer zweiten deutschen Staatsgründung nicht gefehlt. Der sächsische CDU-Vorsitzende Hugo Hickmann zum Beispiel Mitte September 1949. Die Errichtung des Weststaates bedeutet durchaus noch keine Nötigung zur Errichtung eines Oststaates. Im Kreml entschied Stalin anders. Die Allianz der Anti-Hitler-Koalition, die sich im Potsdamer Abkommen 1945 noch für die Einheit Deutschlands erklärt hatte, war im Kalten Krieg zerbrochen. Die vier Mächtekonferenzen zur Deutschlandpolitik der Nachkriegszeit blieben ohne Konsens. Letztlich wurde über die Gründung der DDR in Geheimverhandlungen entschieden, zu denen sich führende Männer der SED vom 16. bis 28. September 1949 in Moskau aufhielten. Unter ihnen Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Otto Grotewohl. Der eigentliche Gründungsakt am 7. Oktober verkam zur demonstrativen Formalität. Helmut Brandt, CDU-Abgeordneter der provisorischen Volkskammer, hat die Gründung der DDR seinerzeit unmittelbar miterlebt. Ernsthaft erfuhren wir von der beabsichtigten ostdeutschen Staatsgründung erst am 1. 2. Oktober 1949. Das ging dann alles Vorsicht, wie bei einer Befehlsausgabe der Sowjetadministration. Uns blieb nur die Hoffnung. Anders als in der Bundesrepublik, wo am 14. August ein freies Parlament gewählt worden war, wurde in der DDR das Volk nicht gefragt. Die Macht im zweiten deutschen Staat war Macht ohne Mandat. Mit gutem Gewissen konnte Konrad Adenauer, der am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt worden war, damals im Bundestag feststellen, und zwar unter Zustimmung aller demokratischen Parteien: Es wird niemand behaupten können, dass die nunmehr geschaffene Organisation der Sowjetzone auf dem freien Willen der Bevölkerung dieser Zone beruht. Sie ist zustande gekommen auf Befehl Sowjetrusslands und unter Mitwirkung einer kleinen Minderheit ihr ergebener Deutscher. Mit dem 7. Oktober 1949 war die deutsche Zweistaatlichkeit Realität geworden. Die alte Reichshauptstadt Berlin war schon ein Jahr zuvor politisch und administrativ gespalten. Die tiefgreifende politische und sozialökonomische Umstrukturierung in der sowjetischen Besatzungszone, die Zentralisierung der Verwaltung, ihre Besetzung mit kommunistischen Kadern, die Einbindung aller Parteien in den sogenannten demokratischen Block, die Zwangsfusion von KPD und SPD zur SED, nicht zuletzt aber auch umfangreiche Enteignungen in Landwirtschaft und Industrie, das alles hatte freilich längst das Fundament zerstört, auf dem ein einheitliches Deutschland hätte fortbestehen können. Umgekehrt hatten sich die drei westlichen Besatzungszonen, als sich ein deutschlandpolitischer Konsens der ehemaligen Kriegsalliierten als unerreichbar erwies, zu einer Wirtschafts- und Währungsunion zusammengeschlossen, aus der die Bundesrepublik hervorging. Ein föderativer Staat, der sich von Anfang an allerdings für die fünf ostdeutschen Länder offen hielt. Während sich die Bundesregierung auf ein freies Votum des Volkes stützen konnte, haben die Herrschenden in Ost-Berlin ihr Defizit an demokratischer Legitimation nie tilgen können. Gerade dieser Geburtsmakel der DDR war es, der vier Jahrzehnte danach ihren Zusammenbruch beschleunigte. Als am 15. Oktober 1950 in der DDR erstmals Wahlen durchgeführt wurden, außer zur Volkskammer, auch zu den Landtagen und Kommunalvertretungen, durfte das Volk nur einer Einheitsliste der Nationalen Front zustimmen. Das Ergebnis garantierte von vornherein Mehrheiten der SED in allen Vertretungskörperschaften. Der Wahlleiter der Republik, DDR-Innenminister Karl Steinhoff, teilte dem Präsidenten Wilhelm Pieck ein Ergebnis von 99,7% Ja-Stimmen mit. Ein Wahlergebnis, das 0,3% Nein-Stimmen auswies, war absurd. Es war gefälscht. Dennoch blieb es fortan bei dem Ritual der Stimmzettelabgabe bei allen Wahlen in der DDR bis zur demokratischen Revolution. 40 Jahre lang glaubten die Herrschenden, auf ein Votum des Volkes verzichten zu können. Das Volk hingegen brachte seinen Willen durch die Abstimmung mit Füßen zum Ausdruck. Allein in den ersten Jahren der DDR bis zum Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 verließen nahezu 1 Million Menschen den ungeliebten Staat. Sie sahen ihre Zukunft im Westen. Aber die SED hinderte das nicht, die in der Nachkriegszeit eingeleitete Umwälzung in Herrschaft und Gesellschaft weiter voranzutreiben. Die Sanktionierung dieser Generallinie vollzog 1952 die zweite Parteikonferenz der SED. Der damalige Generalsekretär Walter Ulbricht proklamierte den Sozialismus. Auf dem Wege der sozialistischen Entwicklung werden wir alle bei uns vorhandenen Schwierigkeiten überwinden können. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der wehrtätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Es war eine fatale Fehlentscheidung, auch deshalb, weil durch sie die Spaltung Deutschlands vertieft, die Zweistaatlichkeit zementiert werden sollte. Denn in der DDR entstand ein Herrschafts- und Gesellschaftssystem, das zur politischen und sozialökonomischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland in unaufhebbarem Widerspruch stand. Hier hatte Konrad Adenauer eine Politik eingeschlagen, die im Innern auf parlamentarischer Demokratie und sozialer Marktwirtschaft, nach außen auf der Einbindung der Bundesrepublik in ein enges Westbündnis beruhte. Westeuropäische Union, NATO, europäische Gemeinschaften, das waren die Stichworte. Im Deutschlandvertrag zwischen der Bundesrepublik und den drei Westmächten, der das Besatzungsregime beendete, fand sich die für die offene deutsche Frage entscheidende Bestimmung in Artikel 7. Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muss. Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. Für Adenauer waren Westbindung der Bundesrepublik und Überwindung deutscher Zweistaatlichkeit keine sich ausschließenden Gegensätze. Eine Auffassung, die erbittert umstritten war. Vor allem nachdem Stalin am 10. März 1952 einen diplomatischen Notenwechsel mit den drei Westmächten eingeleitet hatte, der im Rahmen eines Friedensvertrages ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland und freie Wahlen zu versprechen schien. In der DDR war der Wille zur Einheit ohnehin ungebrochen. Hier hatten sich die inneren Konflikte infolge jenes verschärften Klassenkampfes, der mit dem Aufbau des Sozialismus forciert wurde, dramatisch zugespitzt. Ungezählte politische Terrorurteile waren dafür bestürzende Belege. Als die SED eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsnormen um 10% beschloss, provozierte sie einen Aufstand. Am 16. und 17. Juni 1953 traten in Ost-Berlin und den wichtigsten Industriezentren der DDR hunderttausende Arbeiter nicht nur in den Streik, sie gingen auf die Straße. Und ihre sozialen Forderungen schlugen alsbald in den Ruf nach freien Wahlen und nach Wiedervereinigung um. Im Bundestag hat das seinerzeit Herbert Wehner, Wortführer der sozialdemokratischen Opposition, eindringlich zur Sprache gebracht. Seine Sicht des Geschehens am 17. Juni. Es fing an mit dem Kampf gegen Normenschinderei, mit einem Ausbruch gegen den Hunger. Es verband sich sofort mit dem Eintreten für verfassungsmäßige Verhältnisse gegen eine Regierung, die diese eigene Verfassung verletzt und mit Füßen getreten hat. Und das alles mündete in diesem glühenden Bekenntnis, für das in Berlin einen Tag hundertprozentiger Generalstreik war und für das in der Zone Hunderttausende gestreikt haben unter Lebensgefahr, in diesem glühenden Bekenntnis: Wir wollen nicht mehr in einem gespaltenen Deutschland leben. Wir wollen die Wiedervereinigung. Und das mag etwas sein, das uns berechtigt, mit einem Wort bitte von Karl Marx zum Gedenken an die Junikämpfer von Paris des Jahres 1848 zu sagen: Die Arbeiter sind zwar geschlagen worden, aber sie sind nicht besiegt. Besiegt sind ganz andere. Das wird die Geschichte lehren. Adenauer begriff seine Politik der Westintegration als Voraussetzung zur Überwindung der Zweistaatlichkeit in Deutschland. Frühzeitig hat er zudem erkannt, dass der Schlüssel zur deutschen Einheit letztlich in Moskau lag. Deshalb suchte er, als die Bundesrepublik 1955 ihre Souveränität erhalten hatte, unverzüglich den Ausgleich mit der UdSSR. Vom 9. bis 13. September weilte er mit einer Delegation in der sowjetischen Hauptstadt, um in zum Teil äußerst kontroversen Verhandlungen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu vereinbaren und die Freilassung aller deutschen Kriegsgefangenen und Verschleppten zu erwirken. Auch die deutsche Einheit war Verhandlungsgegenstand, wie der Kanzler auf einer Pressekonferenz in Moskau hervorhob. Es ist, wie ich hervorheben möchte, im Laufe der Debatten auch von Seiten der Regierung der Sowjetunion erklärt worden, dass die vier Mächte, also Russland eingeschlossen, die Verpflichtung hätten, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands herbeizuführen. Wenn dennoch über vier Jahrzehnte vergingen, bis die deutsche Zweistaatlichkeit überwunden war, so liegt die Frage nahe, ob es eher eine historische Chance zur Einheit gegeben hat. Der Notenwechsel des Jahres 1952 hatte die Westmächte und die Bundesregierung nicht davon überzeugt. Wäre die Einheit erreichbar gewesen über eine deutsche Konföderation, wie sie Walter Ulbricht, damals erster Sekretär der SED, 1956 vorgeschlagen hat? Erstmals unterbreitete er seine Ideen in einem Grundsatzartikel der führenden Parteizeitung Neues Deutschland. Zitat: Nachdem in Deutschland zwei Staaten mit verschiedenen gesellschaftlichen Systemen bestehen, ist es notwendig, zunächst eine Annäherung der beiden deutschen Staaten herbeizuführen, später eine Zwischenlösung in Form der Konföderation oder Föderation zu finden, bis es möglich ist, die Wiedervereinigung und wirklich demokratische Wahlen zur Nationalversammlung zu erreichen. Im Prinzip lief dieser Vorschlag auf den Erhalt und die völkerrechtliche Sanktionierung zweier Staaten in Deutschland hinaus, weshalb alle Bundesregierungen in den Jahren bis 1966 eine deutsche Konföderation abgelehnt haben. Für sie bestand die Alternative in der Abhaltung freier Wahlen als erstem Schritt zur Wiedervereinigung. Das entsprach insoweit auch dem Willen der DDR-Bevölkerung, als sie niemals die Freiheit zu einem demokratischen Votum erhielt. Dementsprechend erschien die Flucht- und Abwanderungsbewegung, die Jahr um Jahr Hunderttausende Deutsche aus der DDR in den Westen trug, als politisches Dauerplebiszit. Das Berlin-Ultimatum, mit dem der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow am 27. November 1958 die Umwandlung West-Berlins in eine entmilitarisierte, von den drei westlichen Schutzmächten geräumte, freie Stadt gefordert hatte, schlug derart negativ auf die Stimmung in der DDR durch, dass der Fluchtstrom erneut anschwoll. In den letzten 2,5 Jahren vor dem Bau der Berliner Mauer, Stichtag 13. August 1961, verließen insgesamt 500.000 Menschen die DDR. In dieser Situation beschloss Ulbricht im Einvernehmen mit der Sowjetunion, Ost-Berlin und die an West-Berlin grenzenden Randbezirke der DDR durch Betonmauern und Stacheldrahtsperren abzuriegeln. Seine Rechtfertigung dieser brutalen Aktionen auf einer Pressekonferenz gedieh zum Hohn auf die historische Wahrheit. Waren Sie der Meinung, dass wir warten sollten, ja, bis die Bundeswehrgeneral am Brandenburger Tor aufmarschieren, ja? Oder sollten wir warten, bis sie uns noch 50 Milliarden stehlen? Ich meine, das könnte man uns doch nicht zumuten. So ist dann diese Mauer entstanden. Und über die Mauer gibt es nichts mehr zu diskutieren. Kein Diskussionsgegenstand. Ganz abgesehen davon, dass Bundeswehrgenerale niemals am Brandenburger Tor in Berlin aufmarschieren wollten, dass die DDR auch von niemandem bestohlen wurde. Ihre Milliardenverluste ergaben sich aus der jahrelangen Flucht- und Abwanderungsbewegung, für deren politische und ökonomische Ursachen die SED selber verantwortlich war. Ganz abgesehen davon konnten die DDR-Kommunisten die Probleme ihrer Diktatur auch nach dem Bau der Mauer nicht lösen. Indes sollte der Bau der Berliner Mauer allmählich einen Wechsel in den Beziehungen beider deutscher Staaten herbeiführen. Auf lange Sicht gesehen musste, wer die menschlichen Folgen der Teilung Deutschlands und vor allem Berlins lindern wollte, mit den Machthabern der DDR verhandeln. Eine Erkenntnis, zu der man sich in Bonn nur schwer durchringen konnte. Den Test auf Verhandlungen erbrachten in den 60er Jahren Passierscheinabkommen, die Besucher aus dem Westen in den Ostteil Berlins ermöglichten. Damit war das Tabu von Verhandlungen gebrochen, obwohl Kurt Georg Kiesinger, 1966 Kanzler einer Regierung der Großen Koalition, zu Beginn seiner Amtszeit, wie seine beiden Vorgänger Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, zunächst noch die Nichtanerkennung der DDR bekräftigte. Die politischen Gegebenheiten haben die Wiedervereinigung unseres Volkes bisher verhindert. Auch in dieser für unser Volk so entscheidend wichtigen Frage geht es uns um Frieden und Verständigung. Wir sind keine leichtfertigen Unruhestifter, denn wir wollen ja gerade den Unruheherd der deutschen Teilung, die auch eine europäische Teilung ist, durch friedliche Verständigung beseitigen. Auch diese Bundesregierung betrachtet sich als die einzige deutsche Regierung, die frei, rechtmäßig und demokratisch gewählt und daher berechtigt ist, für das ganze deutsche Volk zu sprechen. Im Laufe der Zeit aber ging die Regierung der Großen Koalition zu einer Politik der Öffnung nach Osten über, wenngleich bei fester Verankerung der Bundesrepublik im Westbündnis. Sie lag damit auf einer Linie mit der Politik der NATO. Im Armel-Bericht, so benannt nach dem belgischen Außenminister Pierre Armel, über die künftigen Aufgaben der Allianz war die Formel gefunden, die die Strategie der NATO gegenüber den Warschauer Paktstaaten fortan bestimmen sollte. Militärische Sicherheit und eine Politik der Entspannung stellen keinen Widerspruch, sondern eine gegenseitige Ergänzung dar. Speziell zur deutschen Frage hieß es im Armel-Bericht: Eine endgültige und stabile Regelung in Europa ist jedoch nicht möglich ohne eine Lösung der Deutschlandfrage, die den Kern der gegenwärtigen Spannungen in Europa bildet. Erst unter Willy Brandt, der 1969 zum Chef einer sozialliberalen Koalitionsregierung gewählt worden war, wurden weiterreichende Konsequenzen für die Deutschlandpolitik gezogen. Dabei knüpfte der erste sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik an das Bekenntnis zur ganzen deutschen Nation an, das die DDR 1968 in ihrer zweiten, einer sozialistischen Verfassung, verankert hatte. Verbunden mit dem Gebot zur schrittweisen Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung. Gleich in seiner ersten Regierungserklärung entwarf Willy Brandt seine Konzeption. Aufgabe der praktischen Politik in den jetzt vor uns liegenden Jahren ist es, die Einheit der Nation dadurch zu wahren, dass das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird. Die Deutschen sind nicht nur durch ihre Sprache und ihre Geschichte mit ihrem Glanz und Elend verbunden. Wir sind alle in Deutschland zu Hause. Wir haben auch noch gemeinsame Aufgaben und gemeinsame Verantwortung für den Frieden unter uns und in Europa. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern. Also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Das war eine neue Sprache. Die DDR erfuhr ihre Anerkennung als Staat. Von Wiedervereinigung war nicht mehr ausdrücklich die Rede. Der Kanzler bot der Regierung Willy Stoph Verhandlungen an. Eine völkerrechtliche Anerkennung schloss er aber aus. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bundesregierung kann nicht in Betracht kommen. Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein. So begann eine neue Ära der Deutschlandpolitik, flankiert durch eine neue Ostpolitik. Mit den Regierungen der Sowjetunion, Polens und der Tschechoslowakei schloss die Regierung Brandt-Scheel Verträge über Gewaltverzicht und Zusammenarbeit, die die bilateralen Beziehungen auf eine neue Grundlage setzten. Zeitgleich damit einigten sich die Alliierten auf ein Berlin-Abkommen, das durch ein Transit- und Verkehrsabkommen mit der DDR ergänzt wurde. Schließlich kam es erstmals in der Geschichte beider deutscher Staaten zu einer offiziellen Begegnung zwischen dem Bonner Kanzler und dem Ostberliner Regierungschef. Zweimal trafen sich Willy Brandt und Willy Stoph im Jahre 1970, am 19. März in Erfurt und am 21. Mai in Kassel. der Grundstein einer neuen Deutschlandpolitik, deren Maxime der sozialdemokratische Politiker Egon Bahr auf die Formel Wandel durch Annäherung gebracht hatte, war gelegt. Natürlich belebten sich, zumal in der DDR, auch neue Hoffnungen auf Wiedervereinigung. In Erfurt wurde der Kanzler von Zehntausenden leidenschaftlich begrüßt. Wie tief die Gegensätze auch waren, die sich bei den Begegnungen in Erfurt und Kassel aufgetan hatten, man hatte miteinander gesprochen, ein Anfang war gemacht. Als ein Jahr später, am 3. Mai 1971, Walter Ulbricht durch Erich Honecker abgelöst wurde, war auch in Ostberlin die Bereitschaft zu einer Übereinkunft im Wege des Kompromisses gewachsen. Sie entsprach der internationalen Großwetterlage. Friedliche Koexistenz und Normalisierung waren angesagt. Der Nachfolger in Ostberlin verknüpfte seine Vertragspolitik allerdings mit einem strikten Abgrenzungskurs. Alles Gerede im Westen von der sogenannten Einheit der deutschen Nation und einem angeblich besonderen Charakter der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der BRD soll offensichtlich jenen Vorschub leisten, deren Politik nach wie vor auf die Untergrabung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fundamente unserer Republik gerichtet ist. Die prinzipielle Linie unserer Partei geht davon aus, dass der gesamte Verlauf der Entwicklung und die Festigung unseres sozialistischen Staates objektiv darin führt und führen muss, dass die Gegensätzlichkeit zwischen uns und der BRD, die den kapitalistischen Weg geht, sich verstärkt und dass darum der Prozess der Abgrenzung zwischen beiden Staaten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens immer tiefgehender wird. Nach 10 Verhandlungen zwischen den Regierungen in Bonn und Ostberlin setzten die beiden Unterhändler Egon Bahr und Michael Kohl am 21. Dezember 1972 in Berlin ihre Unterschriften unter den Vertrag über die Grundlagenbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Der Dissens in der nationalen Frage wurde durch eine salvatorische Klausel in der Präambel aufgehoben. Ausgehend von den historischen Gegebenheiten und unbeschadet der unterschiedlichen Auffassungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu grundsätzlichen Fragen, darunter zur nationalen Frage. Nur die Geschichte konnte darüber entscheiden, ob der Grundlagenvertrag, auf dem von nun an die innerdeutschen Beziehungen basierten, ein Teilungsvertrag wurde oder ob er der Einheit der Nation diente. Eingefordert ist sie immer wieder, wie hier von Helmut Schmidt, der 1974 Kanzler in Bonn geworden war, als Willy Brandt über den DDR-Spion Günter Guillaume stürzte. Helmut Schmidt im Bundestag. Hier weiß jedes Mitglied des Hauses, dass das Grundgesetz uns auffordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. In den Briefen zur deutschen Einheit anlässlich der Unterzeichnung des Grundvertrages und der Ostverträge ist klargestellt, dass diese Verträge dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland keinen Abbruch tun, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Gewiss vermochte kein verantwortlicher Politiker zu sagen, in welchen Zeiträumen sich die Einheit verwirklichen ließ. Gewiss auch wurden Prioritäten unterschiedlich gesetzt, aber die Orientierung ging nie verloren. Walter Scheel hat 1978 als Bundespräsident in einer großen Rede im Bundestag genau diese Einstellung unter Rückgriff auf die Präambel des Grundgesetzes umrissen. Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. In diesem Satz ist jedes Wort mit Bedacht und mit tiefem Wissen um den geschichtlichen Ort unseres Volkes gewählt. Es heißt nicht, die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. Es heißt nicht, die Einheit Deutschlands herbeizuführen. Es heißt, die Einheit Deutschlands zu vollenden. Also ist schon ein Anfang mit der Einheit Deutschlands gemacht. Wo ist dieser Anfang zu finden? Hier bei uns, hier in diesem freiheitlichen, demokratischen, sozialen Rechtsstaat. Das ist ein sehr kühner und ein sehr richtiger Gedanke. Der Gedanke, der Einheit Deutschlands hat sich mit dem Gedanken der Freiheit verbunden. Unser Streben nach Einheit ist ein Streben nach Freiheit für das ganze deutsche Volk. Im Lichte des Einigungsprozesses heute eine geschichtsträchtige Aussage. Für die Herrschenden in Ost-Berlin war sie ein Grund mehr, ihren Abgrenzungskurs zu verfestigen. Sie wussten sich darin einig mit den Interessen Moskaus. Solange die Brezhnev-Doktrin auch für die sowjetische Deutschlandpolitik galt, war für die DDR eine Bestandsgarantie als sozialistischer Staat gegeben. Die SED glaubte sie auch verfassungs- und völkerrechtlich festschreiben zu sollen. Zum 25-jährigen Bestehen der DDR setzte Erich Honecker eine Verfassungsrevision durch, deren Ziel unter anderem darin bestand, aus der zweiten DDR-Verfassung das Bekenntnis zur Einheit der Nation zu streichen. Als ob sich eine Nation durch Parlamentsbeschluss schaffen oder abschaffen ließe. Ein Jahr danach wurde der Kurs der Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik auch völkerrechtlich besiegelt. Erich Honecker und Leonid Brezhnev unterzeichneten in Moskau einen neuen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Mit ihm sollte die DDR, die schon 1955 und 1967 Freundschaftsverträge mit der UdSSR geschlossen hatte, noch enger an die Sowjetunion gebunden werden. Andererseits musste die Politik der Abgrenzung die Bevölkerung umso mehr irritieren, als sich die Regierenden in der DDR mit Unterzeichnung der Schlussakte der KSZE, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch zur Gewährleistung bürgerlicher Grundrechte verpflichtet hatten, sie jedoch weiterhin grob missachteten. Hier war auf lange Sicht ein Wandel unumgänglich. Auch in der nationalen Frage war der Staats- und Parteichef 1981 zu einer behutsamen Korrektur genötigt. Wenn heute bestimmte Leute im Westen großdeutsche Sprüche klopfen und so tun, als ob ihnen die Vereinigung beider deutscher Staaten mehr am Herzen liegen würde als ihre Brieftasche, dann möchten wir ihnen sagen, seid vorsichtig, der Sozialismus klopft eines Tages auch an eure Tür. Und wenn der Tag kommt, an dem die Werkstätten der Bundesrepublik Deutschland an die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik gehen, dann steht die Frage der Vereinigung beider deutscher Staaten ja vollkommen neu. Wie wir uns dann entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen, wie wir uns dann entscheiden, dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Grundsätzlich war damit, obwohl er das stets geleugnet hatte, auch für Honecker die deutsche Frage offen. Im Übrigen wollte er den Menschen in seinem Staat Freizügigkeit noch immer nicht zugestehen. Die Furcht, wer reisen könnte, würde ausreisen, sie war nur allzu begründet. Nur wurde es im Rahmen des KSZE-Prozesses immer schwieriger, diese Position zu behaupten. Besonders deutlich wurde Honeckers Dilemma auf den beiden Gipfeltreffen, zu denen Bundeskanzler Helmut Schmidt im Dezember 1981 am Werbellinsee und Bundeskanzler Helmut Kohl im September 1987 in Bonn mit dem Staats- und Parteichef aus Ost-Berlin zusammentrafen. Aus heutiger Sicht mag am Sinn dieser Visiten gezweifelt werden. Zu ihrer Zeit wurden sie als das empfunden, was sie sein sollten. Bemühungen, die Folgen der Zweistaatlichkeit für die Menschen erträglicher zu machen. Sie boten zudem Gelegenheit, das Ziel der Einheit zu reklamieren. Helmut Kohl während des Honecker-Besuches in seiner Rede in der Godesberger Redoute. An unterschiedlichen Auffassungen der beiden Staaten zu grundsätzlichen Fragen, darunter zur nationalen Frage, kann und wird dieser Besuch nichts ändern. Für die Bundesregierung wiederhole ich, die Präambel unseres Grundgesetzes steht nicht zur Disposition, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Sie will das vereinte Europa und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Das ist unser Ziel. Wir stehen zu diesem Verfassungsauftrag. Wir haben keinen Zweifel, dass dies dem Wunsch und dem Willen, ja der Sehnsucht der Menschen in Deutschland entspricht. Honeckers Erwiderung fiel fad, aber kompromisslos aus. Die Entwicklung unserer Beziehung der Beziehung zwischen der Deutschen Demokratischen Republik, dessen sind wir bewusst, ist von den Realitäten dieser Welt gekennzeichnet. Und sie bedeuten, dass Sozialismus und Kapitalismus sich ebenso wenig vereinigen lassen wie Feuer und Wasser. Auf die DDR-Bevölkerung wirkten solche Äußerungen politisch entmutigend. Ihre Perspektivlosigkeit machten viele Menschen umso entschlossener, den ungeliebten Staat zu verlassen. Im Jahre 1989, dem Jahr des demokratischen Umbruchs, kamen rund 350.000 Menschen in den Westen. Mehr als in jedem anderen Jahr seit Bestehen der DDR. Nur Honecker begriff die Zeichen der Zeit nicht. Obschon sich die innere Situation im Staat der SED zusehends verhärtete, obwohl sich demonstrative Aktionen von DDR-Bürgern wie die Besetzung bundesdeutscher Botschaften in Prag, Warschau und Budapest häuften, verweigerten die Herrschenden jedwede Reform. Schließlich ließ Ungarn im September 89 die Grenzsperren fallen. Der Fluchtstrom aus der DDR schwoll in ungeahntem Maße an. Fluchturlaub im Lande der Magyaren. Als die Regierung in Budapest die ungehinderte Ausreise freigab, walte Außenminister Hans-Dietrich Genscher in der Hauptstadt an der Donau. Die Massenflucht beschleunigte den staatlichen Verfall in der DDR selbst. Mehr und mehr Menschen gingen im Herbst 89 auf die Straße. Zehntausende, Hunderttausende. Ihre Losungen wurden radikal. Eine neue Regierung, weg mit den Kommunisten, weg mit den Stalinisten, wir wollen Reformen. Legt uns weg, wenn die Bundesrepublik weg. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Das war die Stimmung auf den Straßen. Die SED konnte den revolutionären Umbruch nicht mehr aufhalten. Die Daten sind bekannt. Sturz Honeckers, Wahl von Egon Krenz zum Nachfolger als Partei- und Staatschef, Rücktritt der Regierung Willi Stoff, Bildung des Kabinetts Hans Modrow, Umwandlung der SED zur PDS, zur Partei des demokratischen Sozialismus. Zur deutschen Wiedervereinigung wollte die Regierung der Wende noch nicht Ja sagen. In seiner ersten Regierungserklärung erteilte Hans Modrow eine klare Absage. Mit der angestrebten, ja bereits begonnenen Reform unseres politischen Systems wird auch der Weg zur Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsprozesses des Volkes der DDR auf neuer Grundlage gegangen. Damit wird die Legitimation der DDR als sozialistischer Staat, als souveräner deutscher Staat erneuert. Nicht durch Beteuerung, sondern durch eine neue Realität des Lebens in der DDR wird den ebenso unrealistischen wie gefährlichen Spekulationen über eine Wiedervereinigung die klare Absage erteilt. Selbst als Modrow am 19. Dezember mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden zusammentraf, plädierte er für den Fortbestand der DDR. Die Alternative zur Einheit Deutschlands sah er in einer Vertragsgemeinschaft. Es war dieselbe Zeit, da in den Massendemonstrationen auf den Straßen der DDR die Losung »Wir sind das Volk« umschlug in die Losung »Wir sind ein Volk«, da Deutschland-Deutschland-Rufe die Stimmung leidenschaftlich aufheizten und schwarz-rot-goldene Fahnen ohne DDR-Staatswappen, ohne Hammer und Zirkel im Ehrenkranz das äußere Bild bestimmten. Helmut Kohl erfuhr es auf einer historischen Kundgebung vor der Frauenkirche in Dresden. Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Erst im Februar revidierte Modrow seinen Kurs. Zu allgemeiner Überraschung verkündete er in Ostberlin eine Konzeption Deutschland einig Vaterland. Deutschland soll wieder einig Vaterland aller Bürger deutscher Nation werden. Wandel, wie erklärte er sich? Unter dem Eindruck des Umbruchs in der DDR hatte sich Michail Gorbatschow zu einer prinzipiellen Revision seiner Deutschlandpolitik entschlossen. Anders als Stalin, anders als Brezhnev, wollte er das Recht auf nationale Selbstbestimmung auch den Deutschen zugestehen. 1987 hatte er, als Richard von Weizsäcker während seines Staatsbesuches in Moskau die deutsche Einheit angemahnt hatte, die Zweistaatlichkeit noch bekräftigt und dem Bundespräsidenten ausweichend erwidert, dass die Geschichte entscheide, was in 100 Jahren sein werde. Nun hatte er einsehen müssen, dass die Teilung Deutschlands im Rahmen einer europäischen Friedensordnung nicht aufrechterhalten werden konnte. Gorbatschow fand sich darin bestärkt, als am 18. März 1990 die Wahlen zur Volkskammer, die ersten freien Wahlen in der Geschichte der DDR, ein überwältigendes Votum für die deutsche Einheit erbracht hatten. Lothar de Maizière, der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, in seiner ersten Regierungserklärung. Und aus dem Ruf, wir sind das Volk, erwuchs der Ruf, wir sind ein Volk. Das Volk in der DDR konstituierte sich als Teil eines Volkes, als Teil des einen deutschen Volkes, das wieder zusammenwachsen soll. Das Ja zur Einheit ist gesprochen. Über den Weg dahin werden wir ein entscheidendes Wort mitzureden haben. Seine Schlussfolgerung aus dem Wählerauftrag. Der Wählerauftrag, dem die Regierung verpflichtet ist, fordert die Herstellung der Einheit Deutschlands in einem ungeteilten, friedlichen Europa. Diese Forderung enthält Bedingungen hinsichtlich Tempo und Qualität. Die Einheit muss so schnell wie möglich kommen, aber ihre Rahmenbedingungen müssen so gut, so vernünftig und so zukunftsfähig wie nötig sein. Die Deutschlandpolitik erfuhr eine Dynamik, die dramatisch zu nennen ist. Die internationale Absicherung des Einigungsprozesses besorgten Helmut Kohl bei seinen beiden Treffen mit Gorbatschow am 10. Februar und am 13. Juli und Hans-Dietrich Genscher bei den parallel geführten 2+4 Verhandlungen zwischen den vier alliierten Mächten und beiden deutschen Staaten. Am 12. September wurden sie in Moskau erfolgreich abgeschlossen. Die Oder-Neiße-Grenze wurde als endgültig anerkannt. Die DDR trat aus der Warschauer Paktorganisation aus. Das geeinte Deutschland bleibt Mitglied der NATO. Nachdem am 1. Juli bereits der Vertrag zwischen beiden deutschen Staaten über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft trat, wird mit dem 3. Oktober 1990 der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands wirksam. Die deutsche Zweistaatlichkeit ist zu Ende. Das im Grundgesetz niedergelegte Vereinigungsgebot ist erfüllt. Die Präambel schließt nun mit einer historischen Feststellung. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Zum ersten Mal bilden wir Deutschen keinen Streitpunkt auf der europäischen Tagesordnung. Unsere Einheit wurde niemandem aufgezwungen, sondern friedlich vereinbart. Sie ist Teil eines gesamteuropäischen geschichtlichen Prozesses, der die Freiheit der Völker und eine neue Friedensordnung unseres Kontinents zum Ziel hat. Diesem Ziel wollen wir Deutschen dienen, ihm ist unsere Einheit gewidmet. Jetzt hätten wir einen Staat, den wir nicht mehr als provisorisch ansehen, dessen Integrität und Identität unsere Nachbarn nicht mehr bestritten. Grenzen sollten Brücken zu Nachbarn werden. Sie sind nicht nur durch den Verzicht auf die Anwendung von Gewalt geschützt, sondern durch die tiefe Einsicht in ihre veränderte Funktion. Unsäglich hart für die Menschen war der erzwungene Heimatverlust. Neuer Streit um Grenzen aber verliert jeden Sinn. Heute könne ein neuer Anfang gemacht werden. Der Bundespräsident lobte die oft gescholtenen Politiker der DDR. In der Volkskammer übernahmen Menschen vorbereitungslos Verantwortungen, die größer nicht sein konnten. Man hat sie gelegentlich als Laienspieler bezeichnet. Soll das etwa ein Tadel sein? Sie haben über Fraktionsgrenzen hinweg mit Hingabe an den schwierigsten Problemlösungen gearbeitet. Sie haben immer wieder notwendige Kompromisse gesucht und gefunden. Wenn Laien den Berufspolitikern so das Wasser reichen, so ist es doch kein schlechtes Omen für die Demokratie. Zu der die Menschen in der ehemaligen DDR besonders belastenden Erblast der Stasi, sagte der Bundespräsident. Die Kraft des Systems ist gebrochen, aber noch lebt das Trauma. Die Verarbeitung kann nicht von außen erfolgen. Wer den Vergiftungen ausgesetzt war, kann am ehesten zur Entgiftung beitragen. Menschlich unzumutbar und rechtsstaatlich unerträglich wäre es, über die Stasi-Herrschaft einen Mantel des Vergessens zu breiten. Recht und Gesetz nehmen ihren Lauf. Bei der Behandlung der Akten darf der erforderliche Datenschutz nicht zum Täterschutz werden. Ziel ist eine Gerechtigkeit, der es nicht um Vergeltung geht, sondern um Aussöhnung und inneren Frieden. Zum inneren Frieden gehört im weiteren Sinne auch die wirtschaftliche Entwicklung. In diesem Zusammenhang rief auch Richard von Weizsäcker zum Teilen auf. So viel zunächst vom festlichen Teil des ersten Tages im vereinten Deutschland. Die Kehrseite der Jubelfeiern machte sich am Abend in Berlin bemerkbar. Unter dem Motto Deutschland halt Maul zogen Tausende rund um den Alexanderplatz. Es flogen Steine und Leuchtraketen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Wasserwerfer und auch Tränengas ein. Dagmar Reim hat die gewaltigen Ausschreitungen beobachtet. Hier ihr Bericht. Es hätte ein Einheitsfest nach Maß werden können und soll. Mit friedlichen, freudigen Menschen, die bei sommerlichen Temperaturen den neu gewonnenen Feiertag genießen. Berlin schien bis in den Nachmittag hinein die Verlängerung der nächtlichen Party zu erleben, doch nun haben Gewalttäter die Harmonie zerstört. Am Nachmittag hatte sich auf dem Kreuzberger Oranienplatz ein Demonstrationszug in Bewegung gesetzt, zu dem linke und autonome Gruppen seit Wochen eingeladen hatten. Deutschland, Hals, Maul, es reicht, so die Losung der strikten Einheitsgegner, unter denen die Polizei von vornherein Randalierer vermutete. Als in der vergangenen Nacht alles glatt gelaufen war, als die Trillerpfeifenaktion derselben Veranstalter vor dem Schauspielhaus, Motto »Wir pfeifen auf die Einheit« im allgemeinen Fest unterging, war klar, dass heute die Randale nachgeholt werden sollte. Bei Vorkontrollen zur Demonstration hatte die Polizei bereits am Nachmittag 50 Teilnehmer vorläufig festgenommen. Sie trugen Molotow-Cocktails und Schlagwerkzeuge bei sich. Die mehreren tausend Teilnehmer hatten bereits das Podium unweit des Alexanderplatzes erreicht, wo ein Schlusskonzert stattfinden sollte. Da flogen Steine und Flaschen gegen die Polizisten, die mit einem sehr großen Aufgebot den Zug begleitet hatten. Innerhalb von Sekunden begannen schwere Krawalle. Ich stand inmitten einer Gruppe Jugendlicher, die plötzlich schwarze Masken mit Seeschlitz aus der Tasche zogen, sich vermummten und die Kollegen des ARD-Fernsehteams bedrohten. Kamera weg, sonst knallt. Plötzlich ein Steinhagel, einer davon traf mich in den Rücken. Die Demonstranten sprangen auf Autos, zertrampelten deren Dächer, zerstörten Scheiben. Ein Mercedes ging in Flammen auf, aber auch Ladas und Trabis wurden zerstört. Die Straßenschlacht begann. Kleine Chaotengruppen verteilten sich auf dem Alexanderplatz. Sie schlugen die Scheiben mehrerer Geschäfte